Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Daniel, Kapitel 6, Vers 26 bis 27. Danach verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen der ganzen Welt und teilte ihnen mit: Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen, denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Gott segne dieses Wort. Vom Suchen zum Glauben. In diesem Bibelvers hier lernen wir mehr, was es bedeutet, wenn Menschen von Gott suchen und zum Glauben kommen. Und hier ist es so, dass eben Daniel dass Gott eben Daniel beschützt hat und er zwar in die Löwengrube geworfen wurde, aber eben dieses mit Gottes Hilfe überlebt hat. Und das ist eben ein Zeugnis, was eben dem König Darius dann eben veranlasst hat, diesen Befehl, diese Botschaft an die Menschen in seinem Reich zu verfassen. Und zwar, dass er anerkennt, dass eben Gott allmächtig ist und auch ewig ist. Ja? Und obwohl wir nicht wissen, ob eben Darius an diesem Moment eben wirklich zum Glauben gekommen ist selber, die Bibel sagt uns das nicht direkt, aber er kann sehr gut auf dem Weg sein, ja, vom Suchen zum Glauben. Und ich möchte euch einladen, nochmal im Alten Testament ein anderes Beispiel euch anzugucken. Und das ist der Prophet Elisha und mit dem kriegerischen Naaman zu tun hat. Ja? Also lernt mal mehr über Naaman und seine Interaktion mit dem Propheten Elisha im Buch 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1 bis 19. Das ist im Buch 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1 bis 19. Und schaut mal da, lest das mal selber durch und schaut mal da, ob denn Naaman denn nun wirklich zum Glauben gekommen ist, also dass er Gott folgt, ja, wirklich. Das ist vielleicht ein besseres Beispiel, wo es ein bisschen besser, ein bisschen klarer ist. Aber interessant ist eben auch, wie Gott durch den Propheten da wirkt, ja, den Propheten Elisha im Vergleich hier zum Propheten Daniel. Und Gott, wenn ihr mal die Bibel durchlest, seht ihr, dass in all diesen, was wir nun Wunder nennen, dass Gott, wie er diese Wunder vollbringt, soweit wir sehen können, immer einzigartig und unterschiedlich. Und das ist wichtig zu verstehen, dass eben auch Gott heute in unserem Leben Wunder vollbringt. Ja? Also tagtäglich, wenn wir aufwachen und dass wir atmen und am Leben sind und dass wir dankbar sind und Gott danken, Mensch, danke, lieber Gott, dass ich am Leben bin, wissen wir, dass das ein Wunder ist. Ja? Gott ist der uns das Leben geschenkt hat. Und unser Jesus Christus ist der Schöpfer des ganzen Universums und des ganzen Daseins. Und das macht uns Mut zu verstehen, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, in unserer persönlichen Beziehung als reuiger Sünder nicht nur wachsen können, aber auch wachsen sollen. Gott möchte, dass wir wachsen und oft eben nutzt eben schwierige Situationen, um uns noch näher in unserer persönlichen Beziehung zu ihm, zu Jesus Christus zu bringen. Ja, also sehr, sehr wichtig. Gott wendet sich nicht ab in Situationen, in schwierigen Situationen, sondern er wendet sich uns zu. Und das ist dann auch dazu da, dass wir eben Zeugnis, auch Auskunft geben können und für andere Menschen beten können, dass alle Menschen zum Glauben kommen, eben vom Suchen, ja, zum Glauben kommen. Und das ist eben eines der Sachen, die Gott in unserem Leben erreichen möchte, in und durch uns wirken möchte. Aber auch noch genauso wichtig, dass er uns in unserer persönlichen Beziehung stärken möchte mit ihm. Denn wir werden alle Ewigkeit mit ihm verbringen, nicht nur, wenn wir tot sind oder am jüngsten Tag, wann auch immer das ist, wenn unser Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt, sondern jetzt schon, im Hier und Jetzt. Und das lädt uns ein, eben zu verstehen, dass Jesus Christus uns sein Wort gegeben hat, damit wir in seiner Beziehung, unserer Beziehung mit ihm wachsen können. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Beispiele vom Suchen zum Glauben, wie du wirkst in verschiedenen, im Leben verschiedener Menschen. Dass du uns diese Beispiele gegeben hast. Echte Menschen, wahre Begebenheiten, echte Menschen, echte Situationen, keine ausgedachten Geschichten, sondern wirklich echte Ereignisse und echte Menschen, die in verschiedenen Situationen eben Zeugnis geben durch das, was sie tun und nicht tun, nicht nachgeben, und der Versuchung nicht beigeben, sondern stark bleiben in solchen schwierigen Situationen. Und wir danken dir für all diese Beispiele in der Bibel, hier aus dem Alten Testament. Und natürlich finden wir viele auch im Neuen Testament. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.